Wer sind die Auftraggeber der Goal AG für diese Werbeaktion? War es der Mann, der im Oktober 2015 mit einem Privatjet nach Leipzig flog? Bisher fehlen dafür die Beweise. Der Name Conle tauchte bisher konkret nur bei Zahlungen auf, die die SZ und ARD am 4. April 2019 aufdeckten. 2017, wenige Monate nachdem Petri den Machtkampf in der AfD verloren hatte und die bis dahin unbekannte Alice Weidel zusammen mit Alexander Gauland die AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl wurden, gingen gestückelt 132.000 Euro auf das Wahlkampfkonto von Alice Weidel ein. Als Überweisungsgrund wurde Social Media angegeben. Als Absender war eine Schweizer Pharmafirma genannt. Die AfD überwies das Geld erst Monate nach der Bundestagswahl zurück. Die Bundestagsverwaltung fand zu spät. Sie verhängte ein Bußgeld von 396.000 Euro. Dagegen klagte die AfD über zwei Instanzen und verlor. Überdies leitete die Staatsanwaltschaft Konstanz strafrechtliche Ermittlungen ein und sie fand heraus, dass hinter den Zahlungen der Mann steckte, der im Oktober 2015 Frauke Petri im Vier-Sterne-Hotel in Leipzig getroffen hatte, Henning Conle. Zurzeit ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft in dem Spendenskandal und veranlasste im September 2023 auch eine Durchsuchung der Büroräume der Plakatwerbefirma Ströer in Köln. Ströer kooperiert mit den zuständigen Behörden hinsichtlich der Ermittlungen, teilte der Sprecher der Firma gegenüber Korrektiv damals mit. Die Firma sei in diesem Verfahren lediglich Zeuge. Nach der Korrektivrecherche hatte Ströer die Parteienwerbung ausgesetzt, da sie nicht mit den Inhalten der Werbung in Verbindung gebracht werden wollte. Wie immer die Ermittlungen ausgehen, eines ist sicher: Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurde mit einer so massiven Wahlkampfhilfe aus dem Ausland eine neue Partei in die Parlamente gedrückt. Die damalige Parteichefin Frauke Petri hatte Conle nach ihren Erinnerungen bei einem ihrer letzten Treffen im Frühjahr 2017 vorgeworfen, dass er das Machtgefüge in der AfD störe. Nach der Bundestagswahl 2017 verließ Petri die Partei. Ich muss im Nachhinein feststellen, das, was für mich ein Tabu war, illegale Spenden anzunehmen, war für andere offenbar kein solches, sagte die ehemalige Parteichefin gegenüber Korrektiv. Damit seien aus Petris Sicht die radikalen Kräfte in der Partei um Björn Höcke gefördert worden. Stimmt Petris Analyse, so wurde die Entgrenzung der AfD zu einer Partei der Vertreibung und zu einer Partei Russlands mit vielen Millionen Euro aus dem Ausland gefördert.